die Mutter und von der Seite den Fisch gibt er ihr selbst. Dieser häutet sich vor leerem Boden, die alte Haut fällt auf den Boden. Schwestern und von hinten der Fisch bis hin zum Mund. Die Kehle blutig noch fortsaugen an den roten großen Augen. Lunchzeit! Lunchzeit! Den Hund.